sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im März 2021 beginnen wir mit Klimathemen. Zuerst ein Update zur Situation im Hambacher Forst und drumherum und ein Anti-Klima-Deal der Bundesregierung. Anschließend geht es um Gemeinnützigkeit und was der Verfassungsschutz damit zu tun hat und dann um die Bundeswehr und Corona. Unser erster Artikel ist aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster und es ist aus der Märzausgabe von 2021 und der Artikel ist zu finden unter dem Stichwort Prima Klima. Größer, lauter, resoluter. Ein Aktivistentagebuch aus Lützerath und dem Hambacher Forst. Warum leben 2 Jahre nach den erfolgreichen Protesten am Hambacher Forst immer noch Aktivisten, sowohl im Wald als auch im Hambi-Camp in Alt-Morschenich? Wie sehen Ihre Aktivitäten vor Ort aus? Und wie sieht die Situation im Lützerather Wald aus? Für die Graswurzel sprach Antonia Greco mit den Aktivistinnen vor Ort. Wir schreiben das Jahr 2021. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Deutschland ist von dem 1,5-Grad-Ziel weit entfernt und wir steuern auf einen Klimakollaps zu. Die Regierung dreht sich im Kreis und scheint die Problematik aussitzen zu wollen. Hingegen wird die Klimagerechtigkeitsbewegung immer größer, lauter und resoluter. Am Tagebau Hambach und am Tagebau Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen hat sich der Kampf gegen Europas größten CO2-Emittenten, den Braunkohleabbau, fest etabliert. Wie gallische Dörfer bieten 2 Widerstandsnester dem Tagebaubetreiber RWE die Stirn. Sie mahnen, informieren, dokumentieren, starten Aktionen und schauen RWE ganz genau auf die Finger, wie ihr Alltag aussieht, was sie selber bewegt und was sie bewegen, um für die Klimagerechtigkeit und unser aller Zukunft zu kämpfen, möchte ich euch in einem Aktivistinnen-Tagebuch erzählen. Anfangs werde ich mit einem kurzen Abriss über die Entwicklung und den Status quo, zum einen wäre da der Hambacher Forst mit der Waldbesetzung und dem Hambi-Camp in Altmorschenich am Tagebau Hambach. Der Hambacher Forst dürfte vielen bekannt sein als einer der Widerstandsorte im Klimagerechtigkeitskampf. Seit 2012 ist der Hambi nunmehr besetzt. Im September 2018 wurde die damalige Baumbesetzung unter massivem Polizeieinsatz und großem medialen Interesse geräumt. Während der Räumung verunglückte Steffen Mein tödlich bei einem Sturz aus 15 Meter Höhe. Er war Student der Medienwissenschaften und dokumentierte seit Jahren die Waldbesetzung. Kurz darauf, am 5. Oktober 2018, ordnete das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilverfahren einen vorläufigen Rodungsstopp bis 2020/21 an. Nur wenige Wochen später begannen Aktivistinnen erneut, Baumhäuser zu bauen, die bis zum heutigen Tag bewohnt sind. Auch das Hambi-Camp in Altmoschenich wird weitergeführt. In dem privaten Garten von Helga F. waren die Menschen im Herbst 2018 willkommen und sind es heute noch. Helga ist 81 Jahre und dankbar für die Gesellschaft und Hilfe in ihrem Alltag. Auf keinen Fall möchte sie ihren Heimatort verlassen. Ich spreche mit Aktivistinnen des Hambi-Camp in Altmoschenich und der Hambacher Forstbesetzung im Wald unter den Baumhäusern, die in Eichen oder Buchen gebaut wurden. Wir unterhalten uns darüber, wie es hier vor der Räumung 2018 aussah, wie es dem Wald geht und warum immer noch Sorge darüber besteht, dass der Hambi dennoch stirbt. Der Hambacher Forst soll bleiben, die Orte Altmuschenich und Altmannheim bleiben stehen, alles gerettet, und doch seid ihr nach über 2 Jahren noch hier. Antwort des Hambi-Camp. Es wird zwar überall kommuniziert, aber es ist gar nichts gerettet. Es gibt ein Moratorium, das den Wald allerdings nur bis zum Beginn der Rodungssaison im Oktober 2021 schützt. Was dann geschieht, weiß niemand. Auch die Ergebnisse der Kohlekommission sind rechtlich nicht bindend. Und solange der Wald noch RWE gehört und nicht in eine Stiftung oder in ein Flora-Fauna-Habitatgebiet übergeht, ist er nicht gerettet. Der Rahmenbetriebsplan sieht nämlich immer noch vor, dass der Hambacher Wald nicht stehen bleibt und die Dörfer weiterhin abgerissen werden dürfen. RWE hat das Recht auf seiner Seite. Die anstehende 5. Leitentscheidung der Landesregierung zur Umsetzung des Kohleausstiegs und Strukturwandel sollte eigentlich 2021 verabschiedet werden. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht. Die Dörfer stehen im Schwebezustand. Nach und nach werden in Altmannheim und in Altmorschenich von RWE mit Genehmigung der Gemeinde Merzenich Häuser abgerissen, Gärten zerstört und Bäume gefällt. Die hier noch wohnenden Menschen finden keine Ruhe, sollen noch umsiedeln, weigern sich aber zu gehen. Wenn Altmorschenich nun doch stehen bleibt, warum sollen sie dennoch ihre Heimat verlassen? Bereits umgesiedelte Menschen möchten sogar ihr altes Haus wieder zurückerwerben, bisher ohne Erfolg. Wir sehen das Camp als kritischen Begleiter bei den Prozessen rund um den Tagebau. Prinzipiell besteht unsererseits Kommunikationsbereitschaft, aber RWE treibt die Zerstörung voran und scheint kein Interesse an den Bedürfnissen der AnwohnerInnen zu haben und ist daher kein Gesprächspartner. Die Landesregierung scheint die Füße stillzuhalten, möchte scheinbar keinen Einfluss auf die Tätigkeiten, sondern sieht RWE als lukrativen und einflussreichen Partner. Während die Politik sich rausredet, man müsse jetzt erst einmal auf die neue Leitentscheidung warten, schafft RWE weiter Fakten. Abriss statt erhalten. Dabei ist Sanierung ökologischer als Neubau. Auch eine Zwischennutzung der leerstehenden Häuser ist laut RWE nicht möglich, außer für eigene MitarbeiterInnen, die in verschiedene Objekte eingezogen sind. Kürzlich wurde das Ortsschild erneuert. Darauf steht Morschenich alt, Ort der Zukunft. Es sollen Start-ups, Forschungszentren und ähnliches entstehen, was den dörflichen Charakter zerstört. Ein Ort der Zukunft für Menschen, die noch hier leben oder wieder zurück möchten, scheint nicht vorgesehen zu sein. Wir sind hier und bleiben hier, bis sowohl Wald als auch Dörfer gerettet bzw. wieder lebenswert sind. Hambacher Forstbesetzung? Der Wald ist längst nicht gerettet, genauso wenig wie die beiden Dörfer. RWE pumpt weiterhin das Grundwasser ab. Der Wald vertrocknet zunehmend. Letzten Sommer regnete es sogar grüne Blätter. Hinzu kommt, dass RWE sehr nah am Wald baggert und somit Erdschichten ankratzen kann, die dann dafür sorgen, dass das Grundwasser noch schneller aus dem Waldboden abfließt. Es ist ja nicht so, dass RWE die Finger vom Wald lässt. Und eben genau darauf schauen wir. Durch unsere Barrikaden, die wir seit Jahren immer wieder aufbauen, verhindern wir, dass Security und Polizei durch den Wagenstreife fahren. Die Baumhäuser sind im ganzen Wald verteilt und man hat immer einen Überblick über das, was sich anbahnen könnte. Zum Beispiel Schotterwege im Wald anlegen, Bäume fällen. Auf einem Waldspaziergang spreche ich mit Eva Töllner und Michael Zöbel, die seit 81 Monaten interessierte Menschen durch den Wald führen. Während Corona alles im Griff hat, wird dort drüben im Tagebau stetig weitergebaut. Es wird in einem unglaublichen Tempo weitergebaggert. Es werden Bäume gerodet und Dörfer abgerissen. Hier scheint es weder Moratorium noch Lockdown zu geben. Corona geht irgendwann vorbei, aber diese ganz große Krise, die Klimakatastrophe, die bleibt. Deshalb müssen wir aktiv bleiben und weitermachen. In den bedrohten Dörfern, in den bedrohten Wäldern, in den Städten, in den Kirchen, in den Parlamenten. Wir müssen ganz, ganz aktiv bleiben, um diesen Wahnsinn zu stoppen und fordern ganz viele Menschen auf, zu überlegen, welche Aktionsformen sie sich in den nächsten Wochen und Monaten vorstellen können. Das Thema muss dieses Jahr wieder ganz groß werden und ich denke, es wird es auch. So Michael Zobel. Eva Töllner ergänzt. Es ist ganz wichtig, den Menschen Solidarität zu zeigen, die sich tagtäglich der Zerstörung entgegenstellen, den Menschen, die hier wohnen bleiben und den Menschen, die ihre Häuser wieder zurückhaben wollen. Denn es gibt diese schrecklichen Pläne, aus Altmannheim eine Kiesgrube entstehen zu lassen. Mannheim-Alt ist das Dorf, welches fast schon vollständig zerstört ist. Dort leben aber immer noch 3 Landwirte und 2 Familien. Altmannheim sollte stehen bleiben. Nun soll es zwar nicht mehr dem Tagebau weichen, sondern zu einer Kiesgrube werden. Und das bedroht einmal mehr den Hambacher Wald. Denn an der Rodungskante ist die Entfernung zum Wald nur noch 50 Meter. Und wenn auf der anderen Seite noch die Kiesgrube hinzukommt, bekommt der Hambacher Wald eine Insellage. Das ist der Tod für diesen Wald. Der Hambacher Wald war einmal ein Auwald mit ganz vielen Feuchtgebieten und einer besonderen Biodiversität. Und das ist es nicht mehr. Nach Bergrecht muss jedoch der Zustand wiederhergestellt werden. Die Landesregierung muss endlich mal tätig werden. Diese vielen, vielen Pumpen, die das Grundwasser für dieses tiefe Loch abpumpen, sollten das Wasser wieder in den Wald bringen. Etwa 45 Kilometer entfernt, am Tagebau Garzweiler 2, ist die Situation akut. Der Schaufelradbagger ist bereits in Sichtweite und frisst sich unaufhaltsam durch die Landschaft. Mit ihm rückt der Tagebau immer näher an 6 Dörfer heran. Lützerath, Kainberg, Osterwestrich, Hinterwestrich, Kuckum und Breverath sollen komplett von der Landkarte verschwinden und der Braunkohleverstromung geopfert werden. Leben noch umsiedlungsunwillige Menschen, die sich zusammen mit Aktivistinnen dem Vorhaben entgegensetzen. Auch Eckhard Heukamp, Landwirt aus Lützerath, weigert sich zu verkaufen. Kurz vor Weihnachten 2020 wurde gegen ihn das Enteignungsverfahren eingeleitet. Doch Eckhard kämpft weiter um sein Zuhause, seine Heimat und um fruchtbare Ackerböden. Es gibt ihm Kraft, die Aktivistinnen an seiner Seite zu wissen. Darum hat er ihnen unter anderem seine Wiesen zur Verfügung gestellt. Am 22.07.2020 wurde zwischen dem Tagebau und Lützerath eine Dauermahnwache errichtet. Seitdem hat sich dort ein richtiges Camp entwickelt. Neben Campingwagen und Zelten haben sich Aktivistinnen in bereits leerstehenden Häusern offiziell eingemietet und damit die Infrastruktur weiter ausbauen können. Bei Kainberg ist ein Baumhausdorf mit dem Namen Unser aller Wald entstanden. Seit dem 16.01.2021 entstehen im Lützerather Wald weitere Plattformen und Strukturen. Du bist nicht allein, rufen sich Menschen zu, unterstreichen die Solidarität der Klimaaktivistinnen untereinander, aber auch darüber hinaus, denn um einen Ort des Widerstandes aufzubauen und zu erhalten, ist die Unterstützung von Anwohnerinnen und Initiativen, wie zum Beispiel Menschenrechte vor Bergrechte und Alle Dörfer bleiben, erforderlich. Das gelbe Band, die Kirchen im Dorf lassen, Bürger für Bürger beteiligen sich oder organisieren Kundgebung, Demos und Ähnliches, sind wichtige Bausteine. Wir schauen nach Lützerath zum Tagebau Garzweiler 2. Wir sind hier an der Mahnwache. Weshalb seid ihr hier? Wir stehen hier genau an der roten Linie. Zwischen dem heranrückenden Tagebau und dem nächsten Dorf, das RWE zerstören will, um an die drunter liegende Braunkohle zu kommen. Wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Um die 1,5-Grad-Ziele zu erreichen, darf ab hier keine weitere Kohle mehr gefördert werden. Inzwischen ist der Kohlebagger in Sichtweite rangerückt und frisst sich unaufhörlich auf Lützerath zu. Wir sind hier, um auf vielfältige Weise Widerstand zu leisten. Wir organisieren regelmäßig Gottesdienste im Freien. Hier am Ort der Zerstörung. Planen Demonstrationen, Sitzblockaden, aber auch Aktionen des zivilen Ungehorsams. Im Dezember 2020 wurde bekannt, dass ein Gutachten vom Wirtschaftsministerium seit 2019 zurückgehalten wurde und somit nicht in die Entscheidung der Kohlekommission mit einfließen konnte. Laut diesem Gutachten würde die Braunkohle unter den Dörfern nicht mehr gebraucht werden. In Verbindung mit der noch ausstehenden Leitentscheidung lässt dies vermuten, dass RWE diesen Schwebezustand nutzt, um irreversible Fakten zu schaffen. Wie sehen eure Aktivitäten vor Ort aus? Wir zeigen Präsenz und dokumentieren, was hier so passiert, sind vor Ort mit betroffenen BürgerInnen eng vernetzt, tauschen uns aus und erarbeiten gemeinsame Aktivitäten. Das ist mal eine Banner-Demo, zum Beispiel bei den Abrissarbeiten. Mal sind es Briefe an Verantwortliche oder wir kommunizieren mit den Beteiligten. Ein Stück Fußweg weiter liegt die neue Besetzung Lützerather Wald. Hier entstehen seit dem 16.01.2021 3 Plattformen. Weitere sollen folgen. Verlasst man Lützerath Richtung Kainberg, kommen wir im Baumhausdorf Unser aller Wald an. Ihr habt euch als Ort des Widerstandes den Kainberger Wald ausgesucht. Warum? Wir wollen ein weiteres Widerstandsnest entstehen lassen. Hier im Wald zwischen dem Tagebau und Kainberg, RWE muss erst an uns vorbei, wenn Kainberg zerstört werden soll. Wovon lebt ihr? Wir leben von dem, was uns andere Menschen schenken oder was sonst weggeworfen werden würde. Eine nachhaltige Lebensform ist uns wichtig. Wir versuchen, unseren ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten und ressourcenschonend zu leben. Es ist genug für alle da. Es werden so viele Lebensmittel weggeworfen, die man noch gut essen könnte. Das meiste, was wir hier verbrauchen, sind Lebensmittel aus dem Foodsharing und was uns die Supermärkte überlassen. Wie kann man sich das Zusammenleben hier im Baumhausdorf vorstellen? Wir reden hier schon manchmal über Utopie, und zwar möchten wir Rahmenbedingungen schaffen, die erlauben, dass alle Menschen ihre Bedürfnisse erfüllen können. Nicht nur Essen und Trinken, sondern auch soziale Bedürfnisse und auch ein gewisses Maß an Zivilisation. Wir sind keine Leute, die sagen, die Maschinen sind das Problem und wir wollen keine Beatmungsmaschinen oder Rollstühle. Das wäre ja auch nicht sozial. Wir möchten, dass die Dinge, die produziert werden, für menschliche Bedürfnisse produziert werden. Und dass die Organisation dieser Produktion von den Leuten gestaltet wird, die dort arbeiten. Es gibt zum Beispiel eine Fabrik oder einen Acker und die Leute, die dort arbeiten, entscheiden, wie sie dort arbeiten, wie sie dort produzieren und die Waren werden nach den Bedürfnissen verteilt. Wenn so Produktion stattfindet, statt für Geld, dann wäre es viel leichter möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es gäbe viel freie, verfügbare Zeit und niemand müsste seine oder ihre Lebenszeit tauschen, um essen zu können. Ich kann in der Produktion mitwirken und bekomme, was ich brauche, also ein Leben nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Das ist unsere Utopie. Wir leben hier hierarchiefrei, entscheiden basisdemokratisch in den täglich stattfindenden Plenars. Es wird besprochen, was so an Aufgaben anfällt, wie zum Beispiel Feuerholz organisieren, Essen kochen, Toiletten putzen und wer Kapazitäten hat, entsprechende Aufgaben zu übernehmen. Im Plenum werden zum Beispiel auch Workshop-Angebote abgefragt. Wer möchte anderen Menschen etwas beibringen und wer hat Interesse? Die Workshops, auch kindgerechte, sind für alle offen. Wir laden alle ein, uns zu besuchen, ob für eine Stunde, einen Tag, eine Woche oder länger. Schlafplätze sind vorhanden. Join us. Vom Braunkohletagebau kommen wir mit dem nächsten Artikel zu Erdgas und zur Subventionierung des Erdgases und einen Artikel aus der Analyse und Kritik vom 16. Februar und der Artikel heißt Antiklimadeal. Die Bundesregierung bot Donald Trump 1 Milliarde Euro Subvention für US-Flüssigerdgas. Als Kanzlerkandidat und Vizekanzler SPD Olaf Scholz kürzlich die SPD-Wahlkampfstrategie für die Bundestagswahl vorstellte, fiel ein Wort immer wieder: Klimaschutz. Nicht einmal 24 Stunden später wurde dann belegt, was schon letztes Jahr behauptet wurde. Scholz hat der Trump-Administration einen dubiosen Anti-Klima-Deal vorgeschlagen. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlichte vertrauliche Dokumente, in denen Scholz den USA 1 Milliarde Euro an Subventionen für die geplante Terminals für Flüssiggas, LNG, in Wilhelmshaven und Brunsbüttel zusichert. Voraussetzung: die USA geben ihren massiven Widerstand gegen den Bau der Nord Stream 2 Pipeline auf, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren soll. Die Bundesregierung lehnte es letztes Jahr noch ab, diese Dokumente zu veröffentlichen oder ihre Existenz zu bestätigen. Die Aufdeckung der Deutschen Umwelthilfe zeigt, sobald es um die Interessen der Öl- und Gaslobby geht, ist Scholz der Klimaschutz offenbar doch nicht so wichtig. Ein klassischer Fall von Heuchelei. Umso wichtiger, sich die Hintergründe dieser Affäre vor Augen zu führen. In der Debatte wird Erdgas meist als Brückentechnologie dargestellt. Wenn wir aus Kohle und Atomkraft aussteigen, brauchen wir Erdgas als Übergangslösung, bis wir den Energiebedarf vollständig mit erneuerbaren Energieträgern sichern können. Dieses Narrativ ist maßgeblich von Öl- und Gasmultis wie BP, Shell, Total und Co. in die Welt gesetzt worden. So berichtete 2015 The Guardian von mindestens seit 2011 laufenden Lobbykampagnen der Öl- und Gasriesen auf EU-Ebene, die für die Unterstützung neuer Gasinfrastruktur unter dem Schlagwort der Brückentechnologie werben. Doch die Argumentation der fossilen Konzerne ist auf mehreren Ebenen falsch, wie zuletzt eine Studie des Scientists for Future zeigte. Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, tritt bei der Förderung, Lagerung und dem Transport von Erdgas aus und hat in den ersten 20 Jahren eine 87-mal höhere Treibhauswirkung als CO2. Zu der Austrittsmenge fehlen zwar exakte Daten, aber letztlich geht es nur um die Frage, ob die Netto-Treibhauswirkung von Erdgas genauso hoch wie die von Kohle oder noch viel schlimmer ist. Von einer sauberen Alternative kann in keinem Fall die Rede sein. Hinzu kommen die negativen Auswirkungen der Erdgasförderung durch Fracking. Bei diesem Förderverfahren werden mit einem Chemikalienmix Risse in tiefen Gesteinsschichten erzeugt, um das Gas aus sonst unzugänglichen Quellen gewinnen zu können. Das Umweltbundesamt kam bereits 2012 zu dem Ergebnis, dass dabei erhebliche Risiken für das Grundwasser bestehen. 4 Jahre später wurde das auch für das Fracking-Gebiet im Pavilion in den USA belegt. Ohnehin ist der Wasserverbrauch beim Fracking riesig und die Entsorgung des giftigen Wassers bereitet große Probleme. Deshalb gab es hierzulande bis dato erfolgreichen Widerstand gegen die Fracking-Bestrebungen und in Staaten wie den USA, Argentinien oder Kolumbien entstanden große Protestbewegungen. Die Studie der Scientists for Future kommt zudem zu dem Schluss, dass die Erdgasversorgung in Deutschland und der EU ausreichend gesichert ist. Bestehende Kapazitäten sind längst nicht am Limit. Insbesondere für das Flüssigerdgas liege die Auslastung der bestehenden Terminals in Europa teilweise weit unter 10%. Wieso dann die riesigen öffentlichen Investitionen in die neue Gasinfrastruktur? Das hängt maßgeblich mit dem Fracking-Boom in den USA zusammen. Dank der Ausweitung dieser Fördermethode ab der Jahrtausendwende schießen die Fördermengen von Erdgas durch die Decke und machten die USA zum größten Erdgasproduzenten weltweit. Die Finanzmärkte witterten da natürlich den nächsten großen Boom. Bereits 2006 war in Marktanalysen vom Flüssigerdgasboom zu lesen. Der kam dann auch tatsächlich. Aber der Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie ließ 2020 die Nachfrage nach Öl sinken. Der Preis sank. Das brachte zahlreiche Fracking-Unternehmen in Bedrängnis, da die unkonventionelle Gasförderung nur rentabel ist, wenn der Ölpreis ein bestimmtes Niveau hat. Die Folge: US-Unternehmen suchen noch aggressiver nach neuen Absatzmärkten. Zwar prognostizieren alle in der Scientists for Future Studie aufgegriffenen Studien eine stetige Abnahme des europäischen Erdgasbedarfs in den nächsten Jahrzehnten, auch weil sie davon ausgehen, dass die Klimaziele eingehalten werden. Doch die Gasindustrie pokert dagegen und holt sich dabei Unterstützung von den Nationalstaaten. 2018 handelten der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ex-US-Präsident Donald Trump aus, dass die EU mehr Flüssigerdgas abnehmen und die USA im Gegenzug auf Strafzölle gegen Automobilprodukte verzichten werden. Öffentliche Subventionen von neuen Flüssigerdgas-Terminals sind daher an der Tagesordnung. Die Beteuerung von FlüssigerdgasbefürworterInnen, dass es ja gar nicht klar sei, wie viel Flüssigerdgas letzten Endes wirklich aus den USA kämen, sind vor diesem Hintergrund albern. Aber trotz Subventionen, erleichterter Genehmigung und vollständiger Übernahme der Anschlusskosten ans Gasnetz, dank der 2019 beschlossenen Flüssigerdgasverordnung mussten die Energiekonzerne Uniper das geplante Flüssigerdgasterminal in Wilhelmshaven bereits abschreiben. Der Grund: die fehlende Bereitschaft von Marktteilnehmern im derzeitigen Umfeld, Importkapazitäten des geplanten Terminals verbindlich zu buchen. Es ist nicht schwer zu erraten, wer die Zeche zahlt, wenn sich die großen Hoffnungen auf Flüssigerdgas als das Hirngespinst herausstellen, als das sie sind. Ebenfalls die Nationalstaaten. Und nicht zuletzt die Beschäftigten in den beteiligten Unternehmen werden in die Röhre gucken, wenn Entlassungen anstehen. Wenn der Import von Flüssigerdgas also ökologisch und ökonomisch Unsinn ist, bleibt für die Erdgasversorgung nur Nord Stream 2, oder? Die beiden Projekte werden oft als Alternative verkauft, wahlweise garniert mit Vorwürfen von Anti-Amerikanismus oder Russophobie. Doch auch hier greifen dieselben Argumente, die die Scientists for Future anführten. Der Bedarf ist gut gedeckt und in Anbetracht der Klimakatastrophe müssen wir dringend aus der Erdgasnutzung aussteigen. Das treibende Interesse der Bundesregierung bei Nord Stream 2 dürfte eher den beteiligten deutschen Unternehmen wie Wintershall Dea gelten, einer BASF-Tochter, die im ersten Entwurf der Industriestrategie 2030 vom Bundeswirtschaftsministerium noch als schützenswerte Champion bezeichnet worden war. Für Wintershall wie für die Chemieindustrie insgesamt ist Erdgas außerdem ein wichtiger Rohstoff. Und für die ist Scholz anscheinend bereit, 1 Milliarde Euro an Steuergeld als Schmiergeld an die USA zu verpulvern. Sowohl im Flüssigerdgasgeschäft als auch bei Nord Stream 2 involvierte Unternehmen wie Uniper, Gasunie und Shell dürften diese doppelten Geschenke freuen. Gilt das Milliardenangebot des Vizekanzlers auch gegenüber der neuen US-Administration unter Joe Biden und gab es noch weitere Verhandlungen? Antworten auf diese Fragen fordert die Deutsche Umwelthilfe. Eine erste richtige Forderung. Darüber hinaus kann das politische Ziel nur ein sofortiger Stopp der geplanten Flüssigerdgasterminals in Stade, Brunsbüttel und Rostock sowie der Nord Stream 2 Pipeline sein. Es gibt bereits eine stärker werdende Anti-Gas-Bewegung in Deutschland. 2019 wurde eine Pipeline-Baustelle in Mecklenburg-Vorpommern besetzt. 2020 wurde der geplante Terminal-Standort in Brunsbüttel besetzt. AktivistInnen klebten sich im September an die niedersächsische Staatskanzlei fest. Und das Aktionsbündnis Ende Gelände besetzte ebenfalls im September das Gaskraftwerk Lauswart. Überdies beginnt die deutsche Anti-Gas-Bewegung, sich mit der internationalen Bewegung zu vernetzen. Die Kampagne Shale Must Fall organisierte Mitte Dezember einen globalen Aktionstag in über 20 Ländern, darunter die USA, Argentinien, Kolumbien, Namibia und viele EU-Staaten. In Deutschland wurde unter anderem vor der Zentrale von Wintershall DEA in Berlin demonstriert. Daran anzuknüpfen ist das Gebot der Stunde. Bei der Zeitung, der Monatszeitung Analyse und Kritik vom 16. Februar 2021, wechseln aber das Thema. Wir verlassen die Klimapolitik und wenden uns dem sogenannten Extremismus zu, beziehungsweise dieser Theorie, die es da so gibt. Und der Artikel hierzu heißt Freiheitlich-demokratische Abgabenordnung. Linke Organisationen sehen sich vielerorts einem Extremismusvorwurf durch den Verfassungsschutz ausgesetzt und verlieren ihre Gemeinnützigkeit. Einige Jahre ist es her, da gab es ein leichtes Hoffnungsschimmern am Horizont. Hoffnung darauf, dass die Verfassungsschutzämter zumindest in einer kleinen Legitimationskrise steckten. Ihr totales Versagen mit Blick auf den NSU hat selbst die sonst nicht gerade institutionskritische FAZ zu dem harschen Urteil verleitet. Die großen, durch niemanden kontrollierten Apparate schaffen sich den Gegenstand, der ihre Existenz rechtfertigt, irgendwann selbst. Als dürften Drogenfahnder auch mit Mohnsamen umgehen. Heute können wir nur ihr völliges Versagen feststellen. Die Dienste dienen nur sich selbst. Es ist darum richtig, sie aufzulösen. Rückblickend war diese Hoffnung leider völlig unbegründet. Die Ämter waren nie in einer echten Krise. Sie wurden im Gegenteil in den Folgejahren finanziell und personell massiv aufgerüstet, ihre Befugnisse ausgeweitet und ihre Wirkfelder ausgebaut. Seit einigen Jahren drängen sie außerdem auch in den Bildungsbereich und betreiben selbst zunehmend Öffentlichkeitsarbeit. Anders formuliert, wie Verfassungsschutzämter wandeln sich von beobachtenden Institutionen im Stile eines klassischen Geheimdienstes hin zu wirkmächtigen Hegemonieapparaten, die mit offensiver Öffentlichkeitsarbeit durch ihre Berichte und darüber hinaus die gesellschaftlichen Vorstellungen in manchen Bereichen bearbeiten, wenn nicht gar beherrschen. Hegemonieapparate, dieser etwas sperrige Begriff, geht zurück auf den italienischen Philosophen und Kommunisten Antonio Gramsci. Im Anschluss an seine grundlegenden Arbeiten bildete sich seit den 1970er Jahren eine soziologische Schule heraus, die die Gesellschaft anhand der Kategorie Hegemonie zu begreifen versucht. Gramscis Kernidee ist dabei, dass Führung in modernen kapitalistischen Gesellschaften primär durch die Erzeugung von Konsens und Einsicht in ein System vergesellschafteter Wahrheiten stattfindet. In anderen Worten, politische Macht im modernen kapitalistischen Staat beruht nicht in erster Linie auf der potenziellen oder tatsächlichen Ausübung von Zwang und Gewalt, etwa durch die Polizei, sondern auf der stetig produzierten und reproduzierten Zustimmung der Menschen zu einem System von Werten, Zeichen, Institutionen, Theorien und Praxen, das die Weltanschauung in einer Gesellschaft ausmacht und das umgekehrt das gesellschaftliche Bewusstsein für mögliche Alternativen verschließt. Es geht also um Narrative, die von den Menschen einer Gesellschaft als selbstverständlich angesehen und verinnerlicht werden, als gesunder Menschenverstand, als gar nicht mehr zu hinterfragendes ist halt so. Mit dem Begriff der Hegemonieapparate versucht Gramsci nun die Tatsache zu umschreiben, dass eine hegemoniale Weltanschauung keineswegs nur gedanklich als eine Art gemeinsame Vorstellung existiert. Vielmehr verstetigt sie sich in den Apparaten einer Gesellschaft und wird so eine objektive und wirkende Realität. Solche Apparate sind beispielsweise die Schulen, Massenmedien, Verbände oder Gerichte. Hegemonieapparate sind Teil der Gesellschaft und insofern aktiv am Ringen um Hegemonie beteiligt. Sie bieten gesellschaftliche Narrative an und organisieren den darauf aufbauenden Konsens in Bezug auf eine bestimmte Ordnung. Die Verfassungsschutzämter sind geradezu Paradebeispiele für Hegemonieapparate in diesem Sinne. Die Hauptzutaten für ihre Erzählung sind Extremismustheorie und freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Verfassungsschutzämter sollen die Unversehrtheit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schützen. So steht es im Gesetz. Juristisch soll die freiheitlich-demokratische Grundordnung die Menschenwürde sowie das Demokratie- und Rechtsprinzip umfassen. Aber was bedeutet das konkret? Bereits vor über 40 Jahren schrieb der Jurist Erhard Denninger: Auch künftig wird nicht etwa die freiheitlich-demokratische Grundordnungsformel die Praxis steuern, sondern umgekehrt werden die aktuellen Bedürfnisse der politischen Ausgrenzungspraxis den Inhalt der juristischen Formel füllen. Daran hat sich nichts geändert. In der Praxis ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung nichts anderes als eine Umschreibung für den hegemonialen Status quo in Deutschland, der vor ExtremistInnen zu schützen sei. Das ist der Grund, warum Proteste etwa gegen Gentrifizierung, die in keinerlei Widerspruch zur Verfassung stehen, kaum dass sie die Eigentumsfrage stellen, von den Ämtern beobachtet und inkriminiert werden. In anderen Worten, die Ämter werden tätig bei Bestrebungen gegen die hegemoniale Anschauung in Deutschland. Der Verfassungsschutz ist gar kein Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ein Hegemonieschutz. Er schützt nicht die Verfassung dieser Gesellschaft, er schützt ihre Verfasstheit. Dies geschieht vermehrt über ein auf den ersten Blick überraschendes Instrument, das Steuerrecht. Nach § 51 der Abgabenordnung ist nämlich widerlegbar davon auszugehen, dass Organisationen, die in einem Verfassungsschutzbericht gelistet sind, gegen die, Überraschung, freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet seien, weswegen ihnen der Status quo der Gemeinnützigkeit zu entziehen sei. Diese Norm, die eigentlich schon seit Jahren besteht, wurde durch ein Urteil des Bundesfinanzhofes aus 2018 erst so richtig zum Leben erweckt. Der Bundesfinanzhof entschied, dass einem Verein aufgrund der Zuschreibung als extremistisch in einem Verfassungsschutzbericht die Gemeinnützigkeit entzogen werden müsste. Dabei genügt schon die Auflistung durch die Verfassungsschutzämter zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Es sei denn, der betroffene Verein kann die damit verbundene Extremismusvermutung durch vollen Beweis des Gegenteils widerlegen. Denn, so das Gericht, eine bloße Erschütterung ist nicht ausreichend. Zur Sicherstellung der Durchsetzung dieses Urteils wies das Bundesfinanzministerium 2019 mit einem Erlass alle Finanzämter in Deutschland an, es darf kein Verein mehr den Status der Gemeinnützigkeit erhalten, der durch die Inlandsgeheimdienste gelistet wird. Keine steuerlichen Vorteile für ExtremistInnen. Wer aber ist ExtremistIn? ExtremistIn ist, wer im Bericht des Verfassungsschutzes gelistet wird. Die daraus folgende, manchmal existenzbedrohende Aberkennung der Gemeinnützigkeit kann dann nur noch durch vollen Beweis des Gegenteils widerlegt werden. Es muss also positiv der Beweis erbracht werden, nicht extremistisch im Sinne der Verfassungsschutzämter zu sein. Nur, selbst wenn man das wollte, wie soll das gehen? Welche absurd kafkaesken Züge das annehmen kann, zeigt ein aktuell laufendes Verfahren gegen die marxistische Abendschule Hamburg. Masch. Dieser Verein bietet seit vielen Jahren Lesekreise zu Marx an, sowie in den letzten Jahren einiges zu Hegel oder AutorInnen, die sich zumindest im weiteren Sinne der kritischen Theorie zuordnen lassen. Alles also Aktivitäten, denen selbst das bürgerlichste Feuilleton bisweilen noch etwas abgewinnen kann und wie sie im Übrigen auch an Universitäten stattfinden. Dem zum Trotz wird die Masch seit vielen Jahren im Verfassungsschutzbericht aufgeführt. Warum, weiß das Amt wohl selbst nicht so genau. Im Bericht des Hamburger Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2019 ist lediglich zu lesen, die Masch sei hauptsächlich als Masch-Hochschulgruppe im Universitätsbereich tätig und bietet dort Gesprächs- und Lesekreise an. Auch dort steht die Marx-Lektüre im Vordergrund. Das war's, mehr steht da nicht. Dieser dürre Satz reichte gleichwohl als Begründung für ein Schreiben des Finanzamtes an die Masch, in dem dieser mitgeteilt wird, dass ihr die Gemeinnützigkeit entzogen wird, sollte sie nicht die Extremismusvermutung durch vollen Beweis des Gegenteils widerlegen. Bleiben die Fragen, worin genau besteht nochmal der Extremismusvorwurf? Und was bitte passiert hier gerade? Nichts, was die Masch tut, verstößt gegen die Verfassung. Ganz im Gegenteil. Dennoch wird die bloße Marx-Lektüre, kaum dass dabei eine kapitalismuskritische Haltung zum Ausdruck kommt, durch den Hegemonieapparat Verfassungsschutz im Sinne seines Systems vergesellschafteter Wahrheiten als extremistisch gekennzeichnet und damit gesellschaftlich verdammt. Die dahinterliegende Extremismusdoktrin ist dabei hegemonial genug, dass Gerichte und Finanzämter solche Verdikte unhinterfragt exekutieren und sei es noch so offensichtlich unsinnig. Mit vergleichbaren Vorgängen dürften gerade eine ganze Reihe linker Organisationen zu tun haben, was für die linke politische Landschaft in Zukunft erhebliche Auswirkungen haben könnte. Ohnehin mehren sich die Aberkennungen der Gemeinnützigkeiten linker Organisationen nach dem als Attac-Urteil bekannt gewordenen Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofes im Januar 2019. In diesen Fällen geht es nicht um den Extremismusstempel der Verfassungsschutzämter, sondern letztlich um die Frage, ob allgemeinpolitische Tätigkeit mit Gemeinnützigkeit im Sinne der Abgabenordnung vereinbar sei. Hinzu kommen nun voraussichtlich reihenweise Aberkennungsverfahren wegen Nennung in den Verfassungsschutzberichten, sowie etwa die schon bekannt gewordene Attacken auf die Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten oder eben der Masch. In seiner Rede zur Vorstellung des die Masch als extremistisch inkriminierenden Hamburger Verfassungsschutzberichts zitierte Innensenator Andy Grote, SPD, übrigens Albert Camus mit den Worten: Die Freiheit besteht in erster Linie nicht aus Privilegien, sondern aus Pflichten. Und leitete daraus die Pflicht ab, Extremisten klare Grenzen aufzuzeigen. Ob Andy Grote bei seiner Vorstellung wohl bewusst war, dass Albert Camus nicht nur Literaturnobelpreisträger war, sondern auch Anhänger des Anarcho-Syndikalismus und Befürworter der Abschaffung von Lohnarbeit unter Vergesellschaftung der Produktionsmittel? Unser letzter Artikel ist ein Kommentar aus der Graswurzelrevolution, ebenfalls vom März, und er ist zu finden unter der Rubrik Moment mal. Der Krieg und das Virus. Corona-Bundeswehreinsätze häufen sich und legitimieren Kriegseinsätze im Ausland. auf einer Veranstaltung der DFGVK, also der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigung der Kriegsgegnerinnen, und der GWR, also der Graswurzelrevolution, am 14. Oktober 2020 in Frankfurt am Main, stellten drei Leute der Konzertaktionsgruppe Lebenslaute ihr Buch vor. Unter anderem ging es dabei um ihre direkten gewaltfreien Aktionen gegen die Rüstungsfirmen Heckler & Koch und Rheinmetall. Zum obligatorischen Corona-Konzept der Veranstaltung gehörte das Ausfüllen einer Teilnehmerinnenliste mit Adresse und Telefonnummer, die dem Gesundheitsamt zur Rückverfolgung von Kontaktpersonen bei Corona-positiv Getesteten dienen sollte. Am selben Tag hatten wir über die Presse erfahren, dass die Stadt Frankfurt tags zuvor 60 Bundeswehrsoldatinnen zur Hilfe der überlasteten Gesundheitsämter angefordert hatte. In der späteren Diskussion stand ganz plötzlich die Gefahr im Raum, hier könnten Personendaten in die Hände von Bundeswehrsoldaten gelangen, bei denen schon von Berufswegen sicher war, dass sie etwas gegen Kriegsgegnerinnen hatten. Ganz besonders aber, nachdem in den Monaten davor enge Verbindungen von Soldaten zum Neonazismus wie Nordkreuz und Hannibal-Netzwerk im KSK, also Spezialkräfte der Bundeswehr, bekannt geworden waren. Inzwischen wird die Bundeswehr bei jeder Gelegenheit eingesetzt, wo eine Corona-bedingte Lücke zu füllen ist. Soldatinnen werden bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln und bei Desinfektionsarbeiten eingesetzt, bei der Pflege in Altenheimen, in 26 stationären Impfzentren innerhalb von Kasernen, bei mobilen Impfteams, in städtischen Impfzentren, beim Ausführen von Corona-Schnelltests für Altenheimbesucherinnen, in einem Zentrallager für die Aufbewahrung und Verteilung des Impfstoffes und jüngst bei der Portugal-Hilfe mittels 26 Ärztinnen, Sanitäterinnen und Pflegekräften. Im Herbst wurden 14.000 Soldatinnen für solche Dienste bereitgestellt. Mitte Dezember waren es 20.000 und Anfang Februar 25.000. Die Rathäuser überschlagen sich im vorauseilenden Gehorsam. Bis Ende Januar 2021 stellten kommunale Verwaltungen rund 3.600 Amtshilfeanträge. Vor allem, weil die Kosten der Bund trägt. Kommunalpolitische Proteste sind rar. In Berlin-Mitte hatten Grüne und Linke gefordert, die Soldatinnen nicht in Uniform zum Dienst zu schicken, was Generalleutnant Schnelleis abschmetterte. So können Soldatinnen im Altenheim in Flecktarn Kampfanzügen weiter 90-Jährige erschrecken, die denken, sie seien wieder im Krieg. Auch die Politik war anfangs mit irren Vorschlägen vorgeprescht. Söder hatte einen flächendeckenden Inlandseinsatz vorgeschlagen. Überwachung von Ausgangssperren, Amtshilfe für die Polizei, gemeinsame Patrouillen von bewaffneten Soldatinnen und Polizei, Festnahmerechte für Soldatinnen, bewaffnete Wachen für Objektschutz standen im Raum. Das wären verfassungsrechtlich hoheitliche Aufgaben. Nach einigen Monaten unklarer Rechtslage wurden die Einsätze immer auf einfache Amtshilfe festgelegt, was die Bewaffnung im Dienst ausschließt. Sowohl Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst als auch im freiwilligen sozialen Jahr werden für den Dienst in Impfzentren herangezogen, wo sie dann auf Kriegsdienstleistende bei derselben Arbeit stoßen. Früher in den 90ern gab es einmal antimilitaristische Mobilisierung gegen die zivil-militärischen Manöver, bei denen solche Vermischungen skandalisiert wurden. Protesterklärungen der DFG-VK oder der Informationsstelle Militarisierung Tübingen fanden dagegen heute bei den bürgerlichen Medien null Resonanz. Die Bundeswehrkriegseinsätze in Afghanistan seit 2001 und in Mali seit 2013, die notorisch erfolglos sind, aber jedes Jahr erneuert werden, können so mit positiver Legitimation im Hinterland weiterlaufen, weil die geblendete Öffentlichkeit sie vergisst. Die Soldatinnen kommen zu ihren Einsätzen ebenso ungelernt wie jeder Arbeitslose. Anstatt hier eine Menge neuer Lohnstellen zu schaffen, wird alles in neoliberaler Manier kostengünstig abgewickelt. In Portugal bekommen die Bundeswehrsoldatinnen hochmoderne Bedingungen in einem privaten Krankenhaus geboten, während die öffentlichen Krankenhäuser am Limit sind und von den privaten bisher zynisch im Stich gelassen wurden. Der portugiesische Arzt Victor Almeida: Das gibt ein Gefühl des Unrechts. Nach 10 Monaten wirklichem Pandemiekampf kommen auf einmal die Privaten und dann auch noch mit der Bundeswehr. Wäre das nicht einmal ein Thema für die Bewegung gegen Corona-Maßnahmen? Fehlanzeige. Selbst von Friedensbewegten hören wir den gedankenlosen Spruch, dann machen Sie mal was Nützliches. Das Problem ist nur, mit diesen zivil-militärischen Einsätzen wird die Legitimation für die Kriege in Afghanistan und Mali tatsächlich besser. Inzwischen wird laut Stellungnahme des Bundeswehrverbandes die zeitliche Befristung der Einsätze vor allem in Alten- und Pflegeheimen betont und das Ziel verlautbart, die Soldatinnen durch zivile Helfer zu ersetzen. Was von uns zu überprüfen wäre, auch im Hinblick auf die Schaffung angemessen bezahlter Lohnarbeitsplätze. Neuigkeiten gibt es bei den Komiteeverfahren, über das wir bereits vor 2 Monaten berichteten. 3 Aktivistinnen, die Anfang der 90er Jahre untertauchten, da ein Anschlag auf die Baustelle des Abschiebeknastes in Berlin fehlschlug und vor wenigen Jahren wieder auftauchten, und zwar in Venezuela und in Freiheit. Diese 3 haben gegen die immer noch bestehenden internationalen Haftbefehle geklagt. Diesen wurde nun bereits bei 2 stattgegeben. Die Verhandlung außerhalb Europas muss eingestellt werden. Beim 3. wird dasselbe Ergebnis erwartet. Ein kleiner Erfolg für die 3 vom Komitee. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage bringtheboysbackhome.org. Und das war's vom linken Medienspiegel im März 2021. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.